Kundgabe 2258. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.03.1942. Höherentwicklung und Versagen. Beenden der Erlösungsepoche. Gott hat dem Wesenhaften eine überaus lange Zeit gewährt und ihm jede Möglichkeit gegeben, reifen zu können. Die Möglichkeiten werden aber nicht mehr ausgenützt. Und somit ist das Erdenleben zwecklos, weil es erfolglos ist. Geistige Strömungen bleiben unbeachtet und die unausbleibliche Folge davon ist, dass sich die Materie vermehrt, die eigentlich verringert werden soll. Dass der Hunger nach der Materie die Menschen in deren Bann schlägt, dass sie wieder zurückstreben nach dem, was sie überwunden haben und wovon sie sich endgültig befreien sollen. Gott hindert den Menschen nicht und gibt ihm, was er begehrt. Der geringste Wille nach geistiger Kraft genügt, um diese ungemessen empfangen zu dürfen. Ebenso aber genügt auch der Wille nach dem unreifen Geistigen, das Verlangen nach Zusammenschluss mit der Materie, dass dieser Wille erfüllt werde. Gott teilet aus nach Verdienst und Willen. So wie sich also der Mensch vom Geistigen abwendet, dem noch Erdgebundenen zu, strebt er keine Höherentwicklung der Seele mehr an und benötigt die Erde auch nicht mehr als Bildungsstation des Geistes. Dennoch muss die Erde bestehen bleiben als solche, weil dies von Ewigkeit im Plan Gottes liegt, der die Erde dazu bestimmt hat für ewige Zeiten. Und also wird die Erde neu erstehen. Sie wird in sich bergen das Geistige, das seinen Erdenzweck nicht erkannte, das nicht das Verlangen hat, sich zur Höhe zu entwickeln, das aller Liebe bar war und nur herrschen, aber nicht dienen wollte. Wieder muss das Geistige endlose Zeiten den Zwang um sich dulden, ehe es die feste Form wieder verlassen kann und es unter leichteren Bedingungen wieder zur Höhe streben kann. Es wird ein Umwandlungsakt vor sich gehen, den keines Menschen Sinn sich vorstellen kann. Es wird die Erde bersten und alles verschlingen, was auf ihr lebt, ausgenommen die kleine Schar der Gläubigen, die Gott selbst betreut und schützt vor dem Untergang. Es hat nun eine Erdperiode ihr Ende gefunden und eine neue beginnt. Eine Erlösungsepoche wird abgeschlossen und das endgültige Gericht findet statt, das jedem Menschen das bringen wird, was er erstrebt hat. Ewiges Leben oder qualvollen Tod in erneuter Verbannung, das heißt, einen Zustand völliger Leblosigkeit, den das Wesenhafte als Qual empfindet und empfinden muss, weil es den Zustand der Willensfreiheit nicht genützt hat, um endgültig frei zu werden aus der Form. Amen.